Und der König Ahasveros legte dem Festland und den Inseln des Meers einen Tribut auf. Und alle Erweise seiner Macht und Stärke und die genaue Schilderung der hohen Würde Mardaschais, zu der ihn der König erhob, das alles ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Medien und Persien. Denn der Jude Mardachai hatte den zweiten Rang unmittelbar nach dem König Ahasveros und stand in hohem Ansehen bei den Juden und war beliebt bei seinen sämtlichen Volksgenossen, da er das Heil seines Volkes suchte und für sein ganzes Geschlecht zum Besten redete.